Die Alarmglocken läuten noch nicht, aber der Internationale Währungsfonds sieht wachsende Risiken überall auf den Finanzmärkten. Aus Sicht des IWF ein Dilemma für Entscheidungsträger in den einzelnen Ländern, die ja gleichzeitig versuchen, das sinkende Wachstum der Weltwirtschaft aufzufangen. Im Blick des Währungsfonds sind wieder einmal die Banken in der Eurozone. Zwar haben sie ihr Eigenkapital erhöht, die Gefahr von faulen Krediten ist gesunken, aber jetzt sorgt sich der IWF um die vielen Staatsanleihen, die die Banken halten. Diese Verflechtungen seien schon 2011 in der Euro-Krise ein Problem gewesen. Mit Sorge schaute IWF auch auf die Schulden vieler Unternehmen in den Industriestaaten. Sie gingen gefährlichere Finanzgeschäfte ein. Die Zahl der Anleihen mit schlechteren Ratings habe sich vervierfacht. Solange die Investoren guten Mutes sind, kein großes Problem. Sollte sich die Stimmung an den Märkten aber schlagartig ändern, könnte das die Bedingungen verschärfen. In der Eurozone müssten die Bankbilanzen weiter verbessert werden. China muss etwas gegen seine vielen Schattenbanken tun. Grundsätzlich gilt, die Länder sollten ihre Reformen und Regeln aus der Finanzkrise weiterführen und nicht aufweichen. Das gilt zum Beispiel für die USA, wo es Bestrebungen gibt, die verschärften Regeln wieder zurückzuschrauben.